Methamphetamin ist eines der stärksten bekannten Stimulantien. Hergestellt werden kann es in jeder Garage. Methamphetamin sorgt dafür, dass das Hirn bestimmte Neurotransmitter aussendet. Das sind chemische Botschafter, die unser Verhalten und unsere Gefühle steuern.

wollen wir uns doch mal ansehen. So, Waffe, töte. Nur noch töte jemanden. Nicht so schüchtern. Siehst du, Waffen töten keine Menschen. Menschen töten Menschen. Waffen schützen Menschen vor Menschen mit kleineren Waffen. Waffen schützen Menschen vor Menschen mit kleineren Waffen. Waffen schützen Menschen. Waffen schützen Menschen. Liste zu machen. We'll be right back. Zuschauern noch guten Kuss für euch halbe Preis. Reingetan. Das sind die Endorphine, die du im Gehirn spürst. Yeah. Massen wird Dröhnen durch Bässe und Hochfrequenzen, die erstaunlicherweise nicht an das Betäubungsmittelgesetz fällt. Gesteigert noch durch hübsche, bunte Pillen. We'll be right back. Er trägt ey. Da bleibt alles nur wie wir es. Und es wird hier nicht ganz heute. Egal, ob du hier bist und nicht. Weil das, was sagt, wird ja nicht so gemacht. Das war gleich so wie ich bin. Und wenn du passt oder nicht, die Wohnung bleibt so wie sie ist. Und du bist einfach ein Wasser. Du oberst.